Good morning, we are rocking and rolling. Guten Morgen, heute sind wir wieder voll in Fahrt. We who are walking in wisdom before the people of this world. Wir, die wir in Weisheit vor den Menschen in dieser Welt wandeln. Look what Paul continues as he talks about the same subject. Schau, was Paulus sagt, wenn er weiter über dasselbe Thema spricht. Remember. Zur Erinnerung. He is actually right now teaching us how to walk before the people who don't know God. Er lehrt uns gerade, wie wir vor den Menschen wandeln sollen, die Gott nicht kennen. Then he says, let every word you speak be drenched with grace. Dann sagt er, jedes Wort, das ihr redet, soll von Gnade durchdrängt sein. I like the idea that the words are drenched with grace. Mir gefällt der Gedanke, dass die Worte mit Gnade durchdrängt sind. What would happen when we walk before the unbelievers? Was würde passieren, wenn wir vor die Ungläubigen treten? We would always do whatever we can do that our words are filled with grace. Wir immer alles tun würden, damit unsere Worte mit Gnade erfüllt sind. Look, he doesn't only say drenched with grace, he said tempered with truth and clarity. Schau, er sagt nicht nur durchdrängt mit Gnade, er sagt versehen mit Wahrheit und Klarheit. Remember. Denk daran. When you speak to people who don't know God, remember these three things. Wenn du zu Menschen sprichst, die Gott nicht kennen, erinnere dich an diese drei Dinge. The words that you speak, they must not be words of judgment or criticism. Die Worte, die du sprichst, dürfen keine urteilenden oder kritischen Worte sein. They must be words that are so filled with grace. Sie sollten so voller Gnade sein, that people feel very special because they feel the goodness and favor coming out of you. Dass die Menschen sich ganz besonders fühlen, weil sie die Güte und Gunst spüren, die von dir ausgeht. So that's the first thing. The second thing is he says tempered with truth. Soweit der erste Punkt. Der zweite ist, er sagt, mit Wahrheit versehen. We have to share truth with people. Wir müssen die Wahrheit mit den Menschen teilen. Of course Jesus is the truth. Natürlich ist Jesus die Wahrheit. But you know, so many people have so many opinions that sometimes the truth, sometimes not the truth. So viele Menschen haben so viele Meinungen, die manchmal der Wahrheit entsprechen und manchmal nicht. You know, especially when it comes to defending our own theology, our own doctrine, our own opinion, it's not necessarily true. Besonders wenn es darum geht, unsere eigene Theologie, unsere eigene Lehre, unsere eigene Meinung zu verteidigen, ist das nicht zwangsläufig die Wahrheit. So, whenever you share, you know, whenever you talk to the people who are outside who are not Christians, wann immer du also mit Menschen sprichst, die außerhalb stehen und keine Christen sind, are your words completely filled with favor, are they completely filled with truth, and are they clear? Sind deine Worte komplett mit Gunst erfüllt, sind sie vollständig mit Wahrheit gefüllt und sind sie klar? You know, sometimes it's almost sad. Es ist schon fast traurig. But when some Christians talk, you almost need a dictionary to understand what they're saying. Aber wenn manche Christen reden, braucht man beinahe ein Wörterbuch, um zu verstehen, was sie sagen. Because they don't speak their mother tongue, they speak what I call Christianese. Denn sie sprechen nicht ihre Muttersprache, sie sprechen das, was ich Christenesisch nenne. You know, they have their own language that only the people from the church understand. How is that clear to the outsider? Sie haben ihre eigene Sprache, die nur die Leute von der Gemeinde sprechen. Wie soll man das als Außenseiter verstehen? If you think how Jesus shared the good news, wenn man bedenkt, wie Jesus die frohe Botschaft verkündet hat, many of those things sound confusing to us because he doesn't speak into our culture. Klingt vieles davon für uns verwirrend, weil er nicht in unsere Kultur gesprochen hat. But he spoke into their culture, into a language that was very clear to them. Aber er sprach in ihrer Kultur mit einer Sprache, die für sie sehr gut verständlich war. So he spoke in pictures that they could understand. Er erzählte in Bildern, die sie verstehen konnten. So always ask yourself the question, am I speaking the truth? Is it full of grace and is it clear? Daher sollte man sich immer diese kleine Frage stellen, spreche ich die Wahrheit? Ist sie voller Gnade und ist sie klar? Spurgeon was called the Prince of Preachers. Spurgeon wurde der Prinz der Prediger genannt. Do you know what he said? Weißt du, was er gesagt hat? He said, if a message is not preached so that a 12-year-old can fully understand it, it's been preached wrong. Er sagte, wenn eine Botschaft nicht so gepredigt wird, dass ein 12-Jähriger sie vollständig verstehen kann, ist sie falsch gepredigt. So I remember when I wrote the first book. Ich erinnere mich, als ich das erste Buch schrieb. And which was very, very hard. Das war sehr, sehr schwer. And I made this mistake. Und ich habe folgenden Fehler gemacht. I asked too many people to read the manuscript and give me feedback. Ich habe zu viele Leute gebeten, das Manuskript zu lesen und mir ein Feedback zu geben. As many people read it, as many different confusing feedbacks I got. So viele Leute es gelesen haben, so viele verschiedene Rückmeldungen habe ich bekommen. No, I like to listen to the wisdom and advice of other people. Ich höre gerne auf die Weisheit und den Rat anderer Menschen. But you know, the more I did that, the less clear the whole thing became. Aber weißt du, je mehr ich das tat, desto unklarer wurde das Ganze. And I remember one of these persons said this. Und ich erinnere mich, dass eine dieser Personen meinte, Reinhard, I don't think it's a good book at all. Reinhard, ich glaube nicht, dass dies überhaupt ein gutes Buch ist. It's not deep enough. Es ist nicht tiefgründig genug. Where are the deep, deep, deep revelations? Wo sind die tiefgreifenden Offenbarungen? And I respected the person, so thought a lot about it. Ich habe diese Person respektiert, ich habe viel darüber nachgedacht. And I said, thank you, but I want the book to be written so that it's so clear that anybody can understand it. Dann sagte ich, danke, aber ich möchte, dass dieses Buch so klar geschrieben ist, dass jeder es verstehen kann. Look, Paul says, if we actually interact like this with the unbelievers. Schau, Paulus sagt, wenn wir mit den Ungläubigen tatsächlich so umgehen, then we will be prepared to give a respectful answer to anyone who asks about your faith. Werden wir bereit sein, jedem eine respektvolle Antwort zu geben, der nach unserem Glauben fragt. I like this. Das gefällt mir. When I was a teenager, I spent hours sharing the gospel with the people. Als ich ein Teenager war, habe ich stundenlang das Evangelium mit den Menschen geteilt. I usually did it in debates. Meistens diskutierte ich mit ihnen. You know, I won almost every single debate. Ich gewann fast jede einzelne Debatte. But I lost most of the people. Aber ich verlor die meisten Leute. I could give an answer to anybody who asked me about their faith, but it wasn't a respectful answer. Ich konnte zwar jedem, der mich nach dem Glauben fragte, eine Antwort geben, aber es war keine respektvolle Antwort. It was an answer that made me look the winner and them the loser. Es war eine Antwort, die mich als Gewinner und sie als Verlierer aussehen ließ. And one day God said, you've won the argument, but you've lost the person. Und eines Tages sagte Gott, du hast die Diskussion gewonnen, aber du hast die Person verloren. So I said, okay, it has to be truthful, it has to be clear, and it has to be respectful and filled with grace. Also sagte ich, okay, es muss wahrhaftig und klar, respektvoll und voller Gnade erfüllt sein. We can share the gospel like that. Genauso können wir das Evangelium weitergeben. See you guys tomorrow. Bis morgen.